Dass jemand große Angst hat, zeigen auch diese umgangssprachlichen Ausdrücke. Jemand hat die Hosen voll. Oder jemandem läuft es kalt den Rücken herunter. Wenn mein Sohn einen großen Hund sieht, versteckt er sich sofort hinter mir. Da hat er echt die Hosen voll. Ich mag auch keine Hunde. Vor allem, wenn sie in meine Richtung laufen und der Besitzer sagt, der will nur spielen. Da läuft es mir eiskalt den Rücken herunter. Und Sie? Wann oder in welchen Situationen haben Sie Angst? Oder was macht Ihnen Angst? Überlegen Sie sich kurz 4 Dinge. Sie hören nun Satzanfänge mit den gelernten Ausdrücken. Sprechen Sie die Sätze zu Ende. Formulieren Sie frei. Nach dem Signal hören Sie eine Modellantwort. Mir läuft es kalt den Rücken herunter, wenn ich... Wenn ich alleine zu Hause bin und plötzlich komische Laute höre. Ich werde kreidebleich, wenn ich... Wenn ich im Flugzeug sitze und es Turbulenzen gibt.